erzwingen, die Maske zu tragen. Die Freiheit kam abhanden. Abstand zum besten Freund, wir haben Hausenhof geteilt. Auch Tränen konnten diese Pädagoge nicht erweichen. Zweimal die Woche Covid-Test, Nasenbluten bleibt. Spielplatz, wahres Kinderglück. Lass die Kleinen wieder in Freiheit leben. Was seid ihr nur für Menschen, die Kinder quälen? Sie waren ewig getrennt von Oma und von Opa. Leise vereinsamte, alleine auf dem Sofa. Eine Schande, diese Regierung zerteilt mit Absicht die Familienbande. Im Winter rissen sie die Fenster auf, stundenlang. Kein Problem, zieh dir doch einfach die Jacke an. Haben sie gesagt und fühlten sich nicht mal im Unrecht. Bei solchen Pädagogen wird einem nur noch schlecht. Jeden Tag trichtern sie den Jüngsten ein, dass auch sie ungeimpft die schlimmsten Überträger seien. Auf allerbilligstem Niveau, auf dem Rücken unserer Kinder erstarkt das grüne Politbüro. Gebt den Kindern ihre Kindheit zurück. Lachen kein Abstandsspielplatz, wahres Kinderglück. Lasst die Kleinen wieder ins Freiheit leben. Was seid ihr nur für Menschen, die Kinder quälen? Sie waren ewig getrennt von Oma und von Opa. Leise vereinsamte, alleine auf dem Sofa. Besuchsverbote in der Familie. Eine Schande, diese Regierung zerteilt mit Absicht die Familienbande. Kinder, Kinder, bleiben Kinder. Gib den Kindern gibt uns einfach unsere Kindheit zurück.